Nach einiger Zeit aber, in der Zeit der Weizenernte, kam Simson mit einem Ziegenböckchen, um sein Weib zu besuchen, und verlangte, lasst mich zu meinem Weibe ins innere Gemach gehen. Aber ihr Vater ließ ihn nicht eintreten. Vielmehr erklärte ihr Vater, ich dachte in der Set, du seist ihr abgeneigt, und gab sie deinem Gesellen, aber ihre jüngere Schwester ist ja noch schöner als sie, sie sei dein anstatt jener. Simson aber erwiderte ihnen, diesmal bin ich ohne Schuld den Philistern gegenüber, wenn ich ihnen etwas anhänge. So machte sich denn Simson auf den Weg und fing 300 Füchse, nahm Fackeln, kehrte immer einen Schwanz gegen den anderen und setzte mitten zwischen je zwei Schwänze eine Fackel. Dann steckte er die Fackeln in Brand, ließ sie in die Getreidefelder der Philister laufen und steckte so sowohl die Garben, als die noch stehenden Halme und die Olivengärten in Brand. Als nun die Philister fragten, wer hat dies getan? Hieß es, Simson, der Eidam des Timnaiters, weil er ihm sein Weib genommen und es seinem Gesellen gegeben hat. Da kamen die Philister herangezogen und verbrannten sie samt ihrem Vater. Simson aber sprach zu ihnen, wenn ihr dergleichen tut, so will ich nicht ihr ruhen, als bis ich Rache an euch genommen habe. So zerschlug er ihnen Schenkel und Hüfte mit heftigen Schlägen. Dann ging er hinab und nahm seinen Aufenthalt in der Felsenkluft von Etam. Da rückten die Philister heran, lagerten sich in Juda und breiteten sich über Lehi aus. Als nun die Judäer fragten, warum seid ihr gegen uns herangezogen? Erwiderten sie, um Simson festzunehmen, sind wir herangezogen, um mit ihm zu verfahren, wie er mit uns verfahren ist. Da zogen 3000 Mann aus Juda hinab nach der Felsenkluft von Etam und riefen Simson zu, weißt du nicht, dass die Philister unsere Herren sind? Warum hast du uns also das angetan? Er erwiderte ihnen, wie sie mit mir verfahren sind, so verfuhr ich mit ihnen. Sie sprachen zu ihm, dich festzunehmen, sind wir hergekommen, um dich den Philistern auszuliefern. Simson aber erwiderte ihnen, schwört mir, dass ihr selbst mich nicht erschlagen wollt. Sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich ja nur festnehmen und ihnen ausliefern, töten wollen wir dich nicht. So fesselten sie ihn denn mit zwei neuen Stricken und brachten ihn herauf vom Felsen. Als er aber bis Lehi gelangt war, und die Philister schon ein Freudengeschrei erhoben über seine Ankunft, da überkam ihn der Geist Jahwes, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die vom Feuer versenkt sind, und seine Bande zerflossen ihm an den Händen. Als er sodann einen frischen Eselskinnbacken fand, streckte er seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Da rief Simson, mit einem Eselskinnbacken habe ich sie gründlich geschoren, mit einem Eselskinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Als er ausgeredet hatte, warf er den Kinnbacken weg, und man nannte seitdem jene Örtlichkeit Ramat-Lehi. Da ihn aber sehr dürstete, rief er Jahwe an und sprach, du hast durch deines Knechtes Hand diesen großen Sieg gegeben, und nun soll ich vor Durst umkommen und den Unbeschnittenen in die Hände fallen? Da spaltete Gott die Vertiefung in dem Kinnbacken, und es floss Wasser daraus hervor. Als er nun getrunken hatte, kehrten seine Lebensgeister zurück und er lebte wieder auf. Daher nannte man sie Quelle des Rufers, die befindet sich bei Lehi bis auf den heutigen Tag. Er richtete aber Israel in den Tagen der Philisterherrschaft 20 Jahre.